Estáis escuchando Contrabanda FM 91.4 en Barcelona. Niemandsland 91.4 FM. Ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer zu unserem Sommerprogramm 2024. Es ist August. Ein heißer Sommer in einer schwülen Stadt. Sie können uns natürlich wie immer auch im Podcast hören unter www.contrabanda.org und unter niemandsland.contrabanda.org. Ein Hörspiel gibt es in diesem Sommer, und zwar Walter Benjamin, Erfahrung in finsteren Zeiten, Hörszenen von Claudia Kolosch. Das Hörspiel wird es in zwei Sprachen geben. Wir hatten vor gut einem halben Jahr schon einmal die spanische Fassung gesendet. Walter Benjamin, Experiencia en tiempos sombríos, Escenas radiofónicas de Claudia Kalash. Y ahora juntamos las dos versiones, la alemana y la en lengua castellana, die deutsche und die spanische Fassung. Viel Vergnügen beim Hören. Walter Benjamin, Erfahrung in finsteren Zeiten. Sie sitzen neben mir im Flugzeug. Sie liegen neben mir in meinem Hotel Kingsize Bett. Sie zählen nicht als Excess Luggage. Sie brauchen keinen Wake-up-Call. Von A nach B, von A nach B. Von A nach B, der Liebe wegen, von A nach B, von A nach B, von A nach B, der Liebe wegen der Liebe. Contrabanda FM, una radio libre en un mundo poco libre. Walter Benjamin, Erfahrung in finsteren Zeiten. Hörszenen. Idee und Text von Claudia Kollers. Puh, ganz schön steil. Puh, der Friedhof liegt ganz oben. Uff. Wir haben, als wir Monate später in Portbou ankamen, vergeblich sein Grab gesucht. Es war nicht zu finden. Nirgends stand sein Name. Der Friedhof geht auf die kleine Bucht, direkt auf das Mittelmeer. Er ist in Terrassen in Stein gehauen. In solche Steinwälle werden auch die Särge geschoben. Es ist bei weitem eine der fantastischsten und schönsten Stellen, die ich je in meinem Leben gesehen habe. So erinnert sich Hannah Arendt an ihren Besuch auf dem Friedhof von Portbou im Jahr 1941. Es bedrückte sie sehr, dass sie in die Vereinigten Staaten hatte fliehen können, während ihr Freund Walter Benjamin in einem namenlosen Grab lag. Auch sie war in einem französischen Konzentrationslager interniert worden, wie Benjamin. Auch sie war in Gefahr gewesen, den Nazis ausgeliefert zu werden, weil sie Jüdin und Antifaschistin war. Warum hatte ausgerechnet er sich nicht retten können? Sie wusste, dass Benji, wie sie ihn liebevoll nannte, ein Visum für die Vereinigten Staaten erhalten hatte. In jenem September, 6 Tage bevor Walter Benjamins Leben ein verzweifeltes Ende nahm, es wäre zynisch, diesen provozierten Tod als Selbstmord zu bezeichnen, hatten sie sich in Marseille getroffen. Damals hätte das Visum für die Einreise nach Spanien ausgereicht. Doch plötzlich verlangte man an der Grenze eine Ausreisegenehmigung aus Frankreich. Sicherlich wusste man dort, dass die französischen Behörden staatenlosen Menschen ein solches Dokument verweigerten. Walter Benjamin, geboren in Berlin am 15. Juli 1892. Im selben Jahr wie Francisco Franco. Gestorben in Portbou am 26. September 1940. gestorben in Porvoo am 26. September 1940. Er hielt sich bis zum letzten Moment in Paris auf, um an seinem großen Projekt der Passagen weiterzuarbeiten. Es fiel ihm schwer, diese Stadt zu verlassen, in der er die Motive für sein Hauptwerk, die Passagen, gefunden hatte. Jüdischer Intellektueller, Marxist und Antifaschist. Nach 1939 gab es keinen Platz mehr für ihn in Europa. Doch sein Entsetzen davor, von einem New Yorker Wolkenkratzer auf die Welt herabzublicken, war unbeschreiblich. Erschöpfende Wochen in Lourdes, Warten auf ein Visum in Marseille, gemeinsam mit anderen Exilierten. Dann die Überquerung der Pyrenäen, zu Fuß von Bagnols-sur-Mer. Sie dauerte 7 Stunden. Die Pyrenäen, Col de Belitres, für viele Menschen die letzte Grenze. 1939 suchte 500.000 Republikaner nach der Niederlage gegen Francos Truppen Zuflucht in Frankreich. Im Jahr 1940, als selbst die Freizone der Regierung Pétain den Befehlen der Gestapo gehorchte, machten sich die vom Naziregime Verfolgten auf den Weg in die entgegengesetzte Richtung. Walter Benjamin war einer von Tausenden von Vertriebenen, einer der namenlosen Unglücklichen, für die es keinen Ausweg gab. De lluna plena tramuntarem la carena lentament sense dir re si la lluna feia el ple tan bel feu la nostra pena. Gestorben im Alter von 48 Jahren und an einem Ort begraben, wo niemand ihn kannte. Vor mehr als 80 Jahren. Und doch ist er heute einer der meistzitierten Denker. Das ist verständlich, denn er beschäftigte sich mit einem breiten Spektrum von Themen, insbesondere mit Aspekten der damals aufkommenden Massenkultur wie Fotografie und Film. Heute wissen wir, dass er einer der experimentellsten Denker seiner Zeit war. Aber in den 1930er Jahren war Walter Benjamin da ein bekannter Schriftsteller und Denker? Als junger Mann erlangte er unter den Intellektuellen seines Umfelds einen gewissen Ruf. Er verstand es, Kontakte zu Menschen zu knüpfen, die ihn interessierten. Das konnten Schriftsteller und Denker verschiedenster Art sein. Im anderen Fall. Wenn es in die Zukunft in den Echten verlegt wird, bin ich nicht so nicht dort, so ihr selbst ist nicht weit hier. Es gibt eine solche eindeutige, das Äußere wiedergeben soll. Freundschaften. Das Benjamin hat weder in Bezug auf den Hauptwert noch in Bezug auf die Erziehung des Buches. Er hat weder gültig. Tja, die Freundschaften. Ernst Bloch meint, Benjamin hatte den besten Ruf in unserem kleinen Freundeskreis. Adorno, Krakauer, Weil, Brecht, ich und wenige andere. Sonst aber, im großen Publikum der sogenannten Golden Twenties, bestand eine skandalöse Unbekanntheit und Ahnungslosigkeit über Benjamin bis zu seinem Tod. Und das, obwohl außer seinen eigenen Büchern geniale Aufsätze, Essays, Kritiken Benjamins in den 20er Jahren fast wöchentlich an sichtbarster Stelle in der Frankfurter Zeitung und auch in der literarischen Welt erschienen waren. Gershom Scholem hingegen sagt, an Gegnern hat es ihm nicht gefehlt, denn Benjamins Schreibweise, die von größter Präzision und Gedrungenheit war, war schwierig und er hatte zweifellos das Talent, durch seine Schreibart sich nicht weniger Gegner zu machen. Soweit die Meinung seiner Freunde Ernst Bloch und Gershom Scholem. Benjamins Freundschaft mit Scholem reicht bis in seine Studienzeit zurück. Sie lernten sich 1915 kennen. Obwohl Benjamin nicht wie Scholem dem Zionismus anhing, verband die beiden eine lebenslange Freundschaft. Benjamin schätzte an seinem Freund die profunden Kenntnisse der jüdischen Mystik. Ab 1923 war Scholem an der Hebräischen Universität in Jerusalem tätig. Benjamin und Bloch trafen sich Anfang 1919 in Bern. Der marxistische Philosoph war im Begriff, Geist der Utopie zu veröffentlichen. Ein Buch, das Walter Benjamins Denken prägte, vor allem seine besondere Art, Geschichte zu begreifen. Sowohl Bloch als auch Benjamin waren in die Schweiz emigriert, um nicht im Ersten Weltkrieg kämpfen zu müssen. Erstaunlich, wie unterschiedlich Benjamin auf andere Menschen wirkt. Die Beschreibung von Theodor Wiesengrund Adorno, später einer der führenden Philosophen des Frankfurter Instituts für Sozialforschung und seit den 1920er Jahren ein kritischer Gesprächspartner Benjamins, hat nichts gemeinsam mit der von Adrienne Monnier. Benjamin machte die Bekanntschaft der Verlegerin um 1930 in ihrer Pariser Buchhandlung. Theodor W. Adornos Beschreibung lautet folgendermaßen: Wenn ich das Äußere wiedergeben soll, so müsste ich sagen, dass Benjamin etwas von einem Zauberer hatte, aber in einem sehr unmetaphorischen, sehr wörtlichen Sinn. Das Gesicht war eigentlich sehr ebenmäßig geschnitten. Er hatte aber zugleich etwas, wiederum ist es schwer, dafür ein richtiges Wort zu finden, von einem Tier, das in seinem Backen Vorräte sammelt. Das Moment des Antiquars und des Sammlers, das in seinem Denken eine hervorragende Rolle spielt, hat sich auch in seiner physiognomischen Erscheinung ausgeprägt. Sehr wesentlich an der Erfahrung von ihm war jedoch etwas anderes. Dass es bei ihm so etwas wie menschliche Unmittelbarkeit und Wärme im üblichen Sinn nicht gab. Adrienne Monnier sieht das anders. Ja, Walter Benjamin war Jude und Deutscher. Er besaß die Merkmale von beiden, ohne dass eines stärker ausgeprägt zu sein schien als das andere. Jude durch sein intelligentes Gesicht, das die List des Weisen ausstrahlte, und auch etwas Scheues, seltsam vermischt mit Herzlichkeit. Ein abwehrendes, äußerst geschütztes Gesicht. Oft hob sich die rundliche Hand zur Stirn, wie um einen Schirm zu bilden. Die Augen verbargen sich hinter einer Brille und mehr noch hinter den Lidern, die nur behutsam den scharfen Blick freigaben. Der Mund verschwand fast gänzlich hinter einem dichten, hängenden Schnurrbart. Doch was man von diesem Mund noch sehen konnte, war sehr eindrucksvoll. Die fleischigen Lippen eines sinnlichen Epikureas. Gershom Scholem, Felix Nöggerath, Florenz Christian Rang, Franz Hessel, Felix Nöggerath, Ernst Bloch, Bertolt Brecht, Ernst Schön, Wilhelm Speyer, Georg Lukács, Siegfried Krakauer, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Werner Kraft, Summer Morgenstern, Hannah Arendt, Giselle Freund, Germaine Krull, Gretel Karplus, Adrienne Monnier, Max Horkheimer, Adrienne Monnier, Wilhelm Speyer, Ernst Bloch, Florenz Christian Rang, Franz Hessel. Weder Scholem noch Adorno waren von Benjamins Freundschaft mit dem kommunistischen Dramatiker Bertolt Brecht angetan. In einem Brief vom Juni 1934, bereits im Pariser Exil, rechtfertigt sich Benjamin gegenüber seiner engsten Vertrauten Gretel Karplus, Adornos zukünftige Frau, mit der ihm eigenen Diplomatie. Liebe Gretel, In der Ökonomie meines Daseins spielen in der Tat einige wenige gezählte Beziehungen eine Rolle, die es mir ermöglichen, einen dem Pol meines ursprünglichen Seins entgegengesetzten zu behaupten. Diese Beziehungen haben immer den mehr oder weniger heftigen Protest der mir Nächststehenden herausgefordert, so die zu Brecht augenblicklich und ungleich weniger vorsichtig gefasst, den Gerhard Scholems. In solchem Fall kann ich wenig mehr tun, als das Vertrauen meiner Freunde dafür erbitten, dass diese Bindungen, deren Gefahren auf der Hand liegen, ihre Fruchtbarkeit zu erkennen geben werden. Gerade dir ist es ja keineswegs undeutlich, dass mein Leben, so gut wie mein Denken, sich in extremen Positionen bewegt. Andern Fall, wenn es in die Zukunft in den Echten überlebt wird, bin ich nicht nur nicht dumm, ich selbst ist nicht weit mehr. Ja, auch Walter Benjamins Denken bewegte sich zwischen extremen Positionen. Er zögerte nicht, die barocke allegorische Wahrnehmung auf die moderne Warenwelt zu übertragen und bemühte sich, den Messianismus der Kabbala mit dem historischen Materialismus des Marxismus zu versöhnen. Das allegorische Bild der Geschichte. Im Jahr 1917 heiratete Benjamin Dora Sophie Kellner, die sich von Max Pollack hatte scheiden lassen. Ihr Sohn Stefan wurde 1918 geboren, als sie in der Schweiz lebten. Zu dieser Zeit versuchte Benjamin, sich als Wissenschaftler zu etablieren. Im Jahr 1920 veröffentlichte er seine Dissertation »Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik«. In der Zwischenzeit unterstützte Dora die Familie mit ihrer journalistischen Arbeit und mit Übersetzungen. Das Paar ließ sich 1930 scheiden, doch Dora unterstützte Walter stets. Als sie mit Stefan ins Londoner Exil ging, versuchte sie vergeblich, Walter Benjamin zu bewegen, sich ihnen anzuschließen. Benjamin ließ sich nirgendwo ständig nieder. Seine Ablehnung eines sesshaften Lebens machte sich schon in den 20er Jahren bemerkbar. Sie war sogar stärker als seine Absicht, Universitätsprofessor zu werden. 1924 Capri, 1925 Andalusien und Italien, Riga, 1926 Paris, Moskau, 1932 Ibiza, Rückfahrt über Nizza. Nichtsdestotrotz reichte er im Jahr 1925 seine Studie »Ursprung des deutschen Trauerspiels« als Habilitationsschrift bei der Philosophischen Fakultät der Universität Frankfurt ein. Eine den akademischen Konventionen so wenig entsprechende Abhandlung, dass die Gutachter sie ablehnten. Sachliche Unklarheit. Stattdessen legt dieser Essay, der auf den ersten Blick wie eine hochspezialisierte akademische Abhandlung wirkt, den Grundstein für Walter Benjamins neuartigen Geschichtsbegriff. Er wird das Fundament seiner vielschichtigen Kulturstudien. Weit davon entfernt, sich in den philologischen Details einer literarischen Gattung des 17. Jahrhunderts zu verlieren, rettet Benjamin den kritischen Sinn der allegorischen Darstellung. Dies erlaubt ihm zum Beispiel, die zerstückelte Dramaturgie des zu Beginn des 20. Jahrhunderts aufkommenden expressionistischen Theaters zu verteidigen, indem er in ihr ein Verfahren erkennt, das dem sozialen Umbruch seiner Entstehungszeit angemessen ist. Vielleicht ohne es zu wissen, war Benjamin bereits auf das Thema gestoßen, das er von nun an in all seinen Aufsätzen behandeln wird und das in dem Projekt Passagen Gestalt annehmen sollte. Der Begriff und das Bild der Geschichte. In Sevilla entdeckte er die Allegorien des Todes von Juan de Valdés, darunter das Gemälde Vanitas in Icto Oculi aus dem Jahr 1672. In einem Wimpernschlag bleiben vom Leben nur noch sterbliche Überreste. Die Entdeckung teilte er seinem Freund Scholem begeistert mit. In Sevilla habe ich einen gewaltigen Barockmaler gefunden, an dem die Widmungen der Fleur du Mal nicht vorübergegangen wären, wenn Baudelaire ihn gekannt hätte. Die Geschichte wird als verheerende Katastrophe gesehen. Die Zeit macht im Tod alles gleich. Und die barocke Allegorie des Todes steht für den Verfall der irdischen Werte. Die Allegorie zeigt das Totenantlitz der Geschichte. Charles Baudelaire nimmt im Projekt der Passagen eine zentrale Rolle ein. Benjamin betrachtet ihn als Lyriker im Zeitalter des Hochkapitalismus, der in der Mitte des 19. Jahrhunderts die Eitelkeit des Fortschritts erkannte. Baudelaires melancholischer Blick ist in der Lage, den schönen Schein der wahren Welt zu zerstören, indem er sie allegorisch darstellt. Der Flaneur, die Prostituierte, der Lumpensammler sind allegorische Figuren dieses desillusionierten Universums, das in Les Fleurs du Mal enthüllt wird. Das Herausreißen der Dinge aus den ihnen geläufigen Zusammenhängen, das bei den Waren im Stadium ihrer Ausstellung normal ist, ist ein für Baudelaire sehr kennzeichnendes Verfahren. Es hängt mit der Zerstörung der organischen Zusammenhänge in der allegorischen Intention zusammen. Die Allegorie Baudelaires trägt Spuren der Gewalttätigkeit, welche vonnöten war, um die harmonische Fassade der ihn umgebenden Welt einzureißen. Es gibt eine Verbindung zwischen der barocken Allegorie und der Welt der Waren, die einen Vergleich zulässt. Auch die Gegenstände in ihrer Eigenschaft als Waren werden entwertet, in ihrem Fall, weil ihr Gebrauchswert dem in einer Geldmenge gemessenen Marktwert unterworfen wird. Mit anderen Worten, alles wird mit demselben Tauschwert gemessen, der von den konkreten Eigenschaften der Dinge abstrahiert. Waren werden also so willkürlich aufeinander bezogen wie die Elemente barocker Embleme. Die Entwertung der Dingwelt in der Allegorie wird innerhalb der Dingwelt selbst durch die Ware überboten. Aufgrund dieser Analogie las Benjamin die Phänomene der Pariser Gesellschaft des 19. Jahrhunderts als Allegorien von Sehnsüchten und Möglichkeiten, die von der Geschichte ausgelöscht wurden. Die spektakuläre Architektur aus Marmor, Eisen und Glas, die breiten Boulevards von Osman, die Dioramen und vor allem die Pracht der Passagen mit ihren eleganten Geschäften und den von Gaslampen erleuchteten Schaufenstern, all diese Phänomene entpuppten sich als Phantasmagorien einer Epoche, die von der Euphorie des industriellen Fortschritts erfasst war. Es waren Phantasmagorien einer Epoche, die mit ihren Ressourcen und Technologien eine Wohlstandsgesellschaft für alle hätte schaffen können, wären sie nicht dem Interesse der herrschenden Klasse unterworfen worden, ihre Profite zu steigern. Leere Versprechungen. Viele Passagen waren verschwunden oder heruntergekommen, als Benjamin ein Flaneur in Paris wurde und seine Hefte mit Notizen über die imaginäre Welt einer überholten Epoche füllte. Erneut zeigte die Geschichte ihr Totenantlitz. Das Passagenprojekt sollte die verlorene Zukunft retten, von der jene Epoche geträumt hatte, und an ein Potenzial erinnern, das von einer Gesellschaft vergeudet wurde, die es versäumt hatte, die neuen technologischen Möglichkeiten im Sinne der Menschheit zu nutzen. Die allegorischen Bilder der Ruinen des Fortschritts offenbaren nicht nur das eitle Wesen dieser Gesellschaft, sondern auch die Utopie ihrer Sehnsüchte. Viele Versuche sind echteste Zeugnisse dafür, wie traumbefangen die technische Produktion in ihren Anfängen war. Auch die Technik, nicht nur die Architektur, ist in gewissen Stadien Zeugnis eines Kollektivtraums. Benjamin zitiert mehrfach den utopischen Sozialisten Fourier als einen der Visionäre des 19. Jahrhunderts, die eine nicht auf der Ausbeutung von Natur und Mensch basierende Technikrezeption vorschlugen. In diesem Sinne boten die Pariser Passagen Fourier zufolge alle Möglichkeiten eines Phalansteriums, also eines Modells des kollektiven Lebens, Produzierens und Konsumierens im Überfluss. Mit ihren vor Witterungseinflüssen geschützten Straßen schienen ihm die Passagen für die Einrichtung einer großen Wohn- und Lebensgemeinschaft geeignet zu sein. Denkbild. Die ersten allegorischen Darstellungen städtischer Phänomene erscheinen in dem Buch Einbahnstraße, eine Sammlung kurzer Texte, die einen neuen philosophischen Stil einleitet. Das Buch wurde 1928 veröffentlicht, fast zeitgleich mit dem Aufsatz über das deutsche Barockdrama. Benjamin widmete es Asialazis, der Frau, zu der er sich damals am meisten hingezogen fühlte, einer lettischen Kommunistin, Schauspielerin und Theaterdirektorin, die er 1924 in Capri kennengelernt hatte. Obwohl sie spätere Versuche, Asialazis in Riga und Moskau zu treffen, als frustrierend erwiesen, war Benjamin ihr dankbar, dass sie ihm einen neuen Weg eröffnet hatte. Es ist der Weg, der zu seiner neuen materialistischen Geschichtskonstruktion führt, das heißt zu der umfangreichen Sammlung von Essays und Fragmenten, die das Passagenwerk bilden. Tankstelle. Tankstelle für Männer. Für Männer. Baustelle. Kaiserpanorama. Achtung Stufen. Coiffeur für penible Damen. Coiffeur für penible Damen. Deutsche trinkt deutsches Bier. Erste Hilfe. Galanteriewaren. Augias. Automatisches Restaurant. Wegen Umbau geschlossen. Si parla italiano. Si parla italiano. Unter dem Titel Einbahnstraße sind verschiedene Beobachtungen in Gestalt von städtischen Emblemen zusammengefasst. Die Titel ahmen die plakativen Worte von Anzeigen und Plakaten nach und wollen Aufmerksamkeit wecken. Auf diese Weise interpretieren sie die Funktion der Inschrift des barocken Emblems neu. Dank des Gestalters Sasha Stone hat die erste Ausgabe den allegorischen Sinn auch grafisch umgesetzt. Vertikale Linie auf den Innenseiten der Seiten markieren die Straßen, entlang derer die Texte wie Objekte in Schaufenstern angeordnet sind. Es ist ein Passagenbuch im Miniaturformat. Eine avantgardistische Verschmelzung von Grafik, Design und Idee. Von Bild und Gedanke. Ein Buch der Embleme, Allegorien des 20. Jahrhunderts. Für seine Kurzprosa greift Benjamin auf die alte deutsche Bezeichnung für das Emblem zurück und schafft die Gattung des Denkbilds. So nennt er seine Texte, die Bild und Begriff miteinander verschränken. Einer von ihnen ist das Porträt der Stadt San Gimignano, das uns die Herstellung eines Denkbilds aus Worten plastisch vor Augen führt. Worte zu dem finden, was man vor Augen hat, wie schwer kann das sein? Wenn sie dann aber kommen, stoßen sie mit kleinen Hämmern gegen das Wirkliche, bis sie das Bild aus ihm wie aus einer kupfernen Platte getrieben haben. Exil. Im Jahr 1933 verließ Walter Benjamin Deutschland für immer. Die Situation in Berlin war erdrückend. Der Nazimob stürmte die Straßen. Benjamin wagte nicht, sein Haus zu verlassen. Hitler regierte als Reichskanzler. Am 27. Februar wird der Reichstag in Brand gesteckt. Das Ereignis dient den Nazis als Vorwand für die Verfolgung von Kommunisten und anderen Regimegegnern. Einige von Benjamins Freunden werden verhaftet, andere verlassen das Land. Die Weimarer Republik ist zu Ende. Angesichts des Terrors und der fehlenden Publikationsmöglichkeiten nahm Benjamin am 17. März den Zug nach Paris. Seine Bibliothek und seine Manuskripte musste er zurücklassen. Er blieb vorübergehend auf Ibiza, fand aber nicht die Ruhe und den Frieden seines ersten Aufenthalts. Ende September verließ er die Insel. An Malaria erkrankt, kam er in Paris an. Er konnte nirgendwo veröffentlichen. Seine Armut war extrem. Er war gezwungen, Freunde und Institutionen um Hilfe zu bitten. Als Bertolt Brecht nach Dänemark zog, verbrachte Benjamin längere Zeiträume bei ihm in Skofsbostrand, Svendborg. Am 4. Juli 1934 wendete er sich von dort aus an das dänische Flüchtlingskomitee. Sehr geehrter Herr, im März 1933 habe ich, deutscher Staatsbürger, im 41. Lebensjahr stehend, Deutschland verlassen müssen. Durch die politische Umwälzung war ich als unabhängiger Forscher und Schriftsteller nicht nur mit einem Schlage meiner Existenzgrundlage beraubt, vielmehr auch, obwohl Dissident und keiner politischen Partei angehörig, meiner persönlichen Freiheit nicht mehr sicher. Mein Bruder ist im gleichen Monat schweren Misshandlungen ausgesetzt und bis Weihnachten in einem Konzentrationslager festgehalten worden. Ich habe mir erlaubt, Ihrem Hilfskomitee diese Tatsachen in der Hoffnung zu unterbreiten, dass es Ihnen möglich ist, meine gegenwärtige Lage in etwas zu erleichtern. Der Bruder Georg Benjamin, ein kommunistischer Arzt, wurde wiederholt verhaftet. Im Jahr 1942 starb er im Konzentrationslager Mauthausen. Die Schwester Dora, eine Ökonomin und Psychologin, die sich für das Elend der Frauen und Kinder der Arbeiterklasse einsetzte, hatte wie Walter in Paris Zuflucht gesucht. Bereits schwer erkrankt wurde sie 1940 im Lager Gurs interniert. Sie floh, wie Walter, nach Lourdes, hatte aber nicht die Kraft für den Versuch, in die Vereinigten Staaten zu gelangen. Im Jahr 1942 überquerte sie die Schweizer Grenze ohne Visum. Nur ihre Krankheit bewahrte sie vor der Ausweisung. Sie starb 1946 in Zürich an Krebs. Walter, ich verstehe dich nicht. Weshalb man von dir nichts hört? Sogar der Bloch hat ein Buch gegen den Faschismus geschrieben, wenn auch schlecht, man sagt. Auf dem Schriftstellerkongress in Paris hörte man auch nichts von dir. Also, immer noch isoliert. Nicht einmal der Faschismus könnte dich ans Leben bringen. Der hat manchen Tauben hören gemacht gegen das Mystische. Asia Latsis, die Aktivistin. Ihre Vorwürfe waren jedoch unbegründet. Benjamin weigerte sich, auf dem berühmten Kongress von 1935 zu sprechen, weil er das von den meisten Schriftstellern vertretene Konzept des Kulturkampfes ablehnte. Er war der Meinung, dass der Faschismus nicht durch die Rettung des bürgerlichen Kulturerbes bekämpft werden kann. Es reiche auch nicht aus, neue ästhetische Formen zu verwenden, sondern man müsse neue Produktions- und Rezeptionsformen schaffen, indem man sich die Produktionsmittel aneignet. Deshalb verteidigte er das Programm des epischen Theaters von Bertolt Brecht als Vorbild für die Künste im Klassenkampf. Am Ende des Aufsatzes »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit« formuliert Benjamin eine eindringliche Kritik am Faschismus, indem er dessen Propagandaapparat und die Instrumentalisierung des Radios und des Films durch die faschistischen Regime beleuchtet, unter denen die neuen Medien ihres kritischen Potenzials beraubt werden. Die Menschheit, die einst bei Homer ein Schauobjekt für die olympischen Götter war, ist es nun für sich selbst geworden. Ihre Selbstentfremdung hat jenen Grad erreicht, der sie ihre eigene Vernichtung als ästhetischen Genuss ersten Ranges erleben lässt. So steht es um die Ästhetisierung der Politik, welche der Faschismus betreibt. Der Kommunismus antwortet ihm mit der Politisierung der Kunst. Mit der klaren Absicht, der faschistischen Bedrohung entgegenzutreten, zielt dieser Aufsatz darauf ab, die Grundlagen für einen neuen historischen Materialismus speziell für die Kunsttheorie zu schaffen. Dies hat Konsequenzen für das gesamte Passagenprojekt. Benjamin kündigt seine Intentionen in einem Brief an Werner Kraft vom 28. Oktober 1935 an. Was mich betrifft, so bemühe ich mich, mein Teleskop durch den Blutnebel hindurch auf eine Luftspiegelung des 19. Jahrhunderts zu richten, welches ich, nach den Zügen mich abzumalen, bemühe, die es in einem künftigen, von Magie befreiten Weltzustand zeigen wird. Natürlich muss ich mir zunächst einmal dieses Teleskop selber bauen, und bei dieser Bemühung habe ich nun als erster einige Fundamentalsätze der materialistischen Kunsttheorie gefunden. Ich bin augenblicklich dabei, sie in einer kurzen pragmatischen Schrift auseinanderzusetzen. Das im Brief erwähnte Teleskop steht für eine Methode der Geschichtskonstruktion, die die epische Erzählung aufgibt und das Verhältnis von Vergangenheit und Gegenwart umkehrt. Die kopernikanische Wendung in der geschichtlichen Anschauung ist diese. Man hielt für diesen fixen Punkt das Gewesene und sah die Gegenwart bemüht, an dieses Feste die Erkenntnis tastend heranzuführen. Nun soll sich dieses Verhältnis umkehren und das Gewesene zum dialektischen Umschlag, zum Einfall des erwachten Bewusstseins werden. Und in der Tat ist das Erwachen der exemplarische Fall des Erinnerns. Es gibt noch nicht bewusstes Wissen vom Gewesenen, dessen Förderung die Struktur des Erwachens hat. Erinnerung und Erwachen sind aufs Engste verwandt. Erwachen ist nämlich die dialektische, kopernikanische Wendung des Eingedenkens. Teleskopage der Vergangenheit durch die Gegenwart. Die Erweckung der Vergangenheit, das dialektische Bild. Eine Schwierigkeit für das Verständnis von Benjamins Denken liegt in seinem experimentellen Charakter. In Ermangelung traditioneller Konzepte zur Definition seiner neuen Theorie nähert sich Benjamin seinen Gedanken durch eine Vielzahl von Begriffen und Metaphern. Bei seiner Erkundung eines neuen Konzepts der Erfahrung schöpft Benjamin aus zahlreichen Quellen. Blochs Konzept des utopischen Potenzials in der Vergangenheit. Prousts Moment der unwillkürlichen Erinnerung. Die surrealistische Technik der Unterbrechung und Montage. Freuds Analyse des Unbewussten. Marx historischer Materialismus. Brechts politische Dramaturgie. Die dem Augenblick verbundene Ästhetik der Fotografie. Und der Messianismus der Kabbala. Und der Messianismus der Kabbala. Der Gedanke, dass die Vergangenheit in der Gegenwart erwacht, vereint fast alle diese Einflüsse. Benjamin kontrastiert das Konzept der Erinnerung als lebendige Erfahrung, Erinnerung, mit der Erinnerung als speicherndes Archiv, Gedächtnis. Der Effekt der dialektischen Umkehrung ist, dass die Gegenwart in eine Konstellation mit der Vergangenheit tritt. Die lineare Chronologie wird dadurch durchbrochen. Indem die Erinnerung die Vergangenheit spontan vergegenwärtigt, unterbricht sie die zeitliche Kontinuität. Sie zitiert ein Fragment der Geschichte, so wie man ein Fragment eines Textes zitiert. Die Montage von Zitaten ist daher die Methode, die im gesamten Passagenprojekt angewandt wird. Die fragmentarische Form ist ihr inhärent. Geschichte schreiben heißt also Geschichte zitieren. Im Begriff des Zitierens liegt aber, dass der jeweilige historische Gegenstand aus seinem Zusammenhange gerissen wird. Hegels Dialektik, die von Marx übernommen wurde, stellte die Geschichte als einen kontinuierlichen Übergang von einem alten zu einem neuen Zustand dar. Benjamin setzt dem eine Dialektik im Stillstand entgegen, die sich in einem erkennenden Augenblick ereignet. Das wachsame Bewusstsein ist in der Lage, die in früheren Epochen erträumte, aber nicht verwirklichte Zukunft zu erwecken. Diese historische Dialektik vollzieht sich nicht in einem linearen Prozess, sondern als simultane Konstellation von Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Die Konstellation wird in Form eines Bildes evoziert. Benjamin nennt es dialektisches Bild. Es ist gesättigt von übereinander geschichteten Zeitebenen, die es wie eine Momentaufnahme fixiert. Benjamins beispiellose Theorie der historischen Wahrnehmung legt eine profane Erleuchtung nahe, weil der Moment des Erinnerns oder Erkennens blitzschnell erfolgt. Das dialektische Bild stellt den Moment dar, in dem das Bewusstsein eine Potentialität in der Vergangenheit erkennt, sie auffängt und mit Gegenwart füllt. Es ist das in die Vergangenheit injizierte Jetzt. Vergangenheit als Jetztzeit. Offensichtlich geht es Benjamin nicht um eine neutrale, sondern um eine revolutionäre Darstellung der Geschichte. Der historische Materialismus muss das epische Element der Geschichte preisgeben. Er sprengt die Epoche aus der dinghaften Kontinuität der Geschichte ab. Er sprengt aber auch die Homogenität der Epoche auf. Er durchsetzt sie mit Ekrasit, das ist Gegenwart. Dieses Konzept des Geschichtsbewusstseins birgt eine Gefahr in sich, denn es geht darum, sich einer Erinnerung zu bemächtigen, die in einem flüchtigen Moment aufblitzt. Wenn die Vergangenheit kein fester Punkt ist, der immer in Reichweite des Historikers liegt, wie wir gewöhnlich denken, hängt alles davon ab, den richtigen Moment zu finden, um sie zu erfassen, zu lesen, zu erwecken. Und wir riskieren, sie zu verlieren. Wenn wir uns nicht angesprochen fühlen, verschwindet dieses Bild in der Vergangenheit, das von uns wiedergewonnen werden soll, in der Nacht des Vergessens. Das wahre Bild der Vergangenheit huscht vorbei. Denn es ist ein unwiederbringliches Bild der Vergangenheit, das mit jeder Gegenwart zu verschwinden droht, welche sich nicht als in ihm gemeint erkannte. Das mit jeder Gegenwart zu verschwinden droht, welche sich nicht als in ihm gemeint erkannte. Die Geschichte als Katastrophe. 1938 verweist Walter Benjamin in seinen Briefen auf drängende Ereignisse. Er bezieht sich auf die Novemberpogrome in Deutschland, den Anschluss Österreichs an das Reich und die Besetzung Böhmens durch die Nazis. Faschismus in Italien, Nationalsozialismus in Deutschland, Sieg der Franco-Truppen und ihrer deutschen Verbündeten in Spanien. Der Nichtangriffspakt zwischen Hitler und Stalin von 1939 macht die Europäische Linke ratlos und begünstigt den deutschen Einmarsch in Polen, der den Zweiten Weltkrieg auslöst. Benjamin hisst, wie das letzte Signal eines Schiffbrüchigen, die Thesen über den Begriff der Geschichte. Sie werden sein philosophisch-politisches Testament. Der Krieg und die Konstellation, die ihn mit sich brachte, hat mich dazu geführt, einige Gedanken niederzulegen, von denen ich sagen kann, dass ich sie an die 20 Jahre bei mir verwahrt, ja, verwahrt vor mir selber gehalten habe. Von Skepsis durchdrungen kritisieren die Thesen ausdrücklich das von den sozialdemokratischen Parteien vertretene Vertrauen in den historischen Fortschritt. Stattdessen verweisen sie auf die Verpflichtung, das utopische Erbe der besiegten Vorfahren zu retten. Angesichts der dringenden Notwendigkeit, sich der drohenden Gefahr eines europaweiten Siegeszuges des Faschismus zu stellen, gewinnt Walter Benjamins Geschichtsbegriff politische Aktualität. Vor dem Hintergrund der Ereignisse verliert die Idee des historischen Fortschritts erst recht an Glaubwürdigkeit. Der Begriff des Fortschritts ist in der Katastrophe zu fundieren. Dass es so weitergeht, ist die Katastrophe. Sie ist nicht das jeweils Bevorstehende, sondern das jeweils Gegebene. Die Notwendigkeit, mit der historischen Kontinuität zu brechen, ist nicht nur ein intellektuelles Konzept, sondern erweist sich jetzt ganz konkret und dringend als praktischer Handlungsbedarf. Zum Zeitpunkt der Abfassung der Thesen offenbart die politische Situation das volle Zerstörungspotenzial, das der Fortschritt der herrschenden Kräfte freizusetzen vermag. Bevor der Funke an das Dynamit kommt, muss die brennende Zündschnur durchschnitten werden. In dieser Situation erhält das Bild des Angelus Novus, ein Aquarell von Paul Klee, das Benjamin in jenen Jahren ständig begleitete, seine apokalyptische Bedeutung als allegorisches Bild des Engels der Geschichte. Der Engel der Geschichte muss so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm. Die Thesen über den Begriff der Geschichte hätten das Buch der Passagen einleiten sollen. Benjamin setzt sein Leben aufs Spiel, um seine Arbeit bis zum letzten Moment fortzusetzen. Am 15. September 1939 wird er, wie alle exilierten Deutschen, in einem französischen Lager interniert. Als Adrien Monnier im November desselben Jahres seine Entlassung erreicht, kehrt Benjamin nach Paris zurück. Er erneuert seinen Leseausweis der Bibliothèque Nationale und bleibt bis zur Besetzung der Stadt durch die Nazis am 14. Juni 1940 in der Stadt. Im August schreibt er Adorno aus Lourdes. Ich kann mich dem gefährlichen Charakter der Lage nicht verschließen. Ich fürchte, die, die sich aus ihr haben retten können, werden eines Tages zu zählen sein. Walter Benjamin wird nicht zu ihnen gehören. Ein Grund mehr, dafür zu sorgen, dass seine Thesen über den Begriff der Geschichte nicht verloren gingen. Diese Thesen suchen in einer Situation höchster Gefahr Antwort auf die Frage, wie die Vorstellungen einer besseren Welt zu retten sind, die die verlorenen Kämpfe der vorangegangenen Generationen angefeuert haben. Dabei bezieht Benjamin sich ausdrücklich auf die messianischen Motive, die seinem Konzept des historischen Materialismus innewohnen. Die jüdische Tradition denkt das Kommen des Messias als einen Einbruch in die historische Zeit. Benjamins Konzept des historischen Gedächtnisses säkularisiert diese Vorstellung, indem es den Akt des Erinnerns, der die Vergangenheit aktualisiert, als eine erlösende Handlung begreift. Sein Ziel ist es, die Hoffnung der Unterdrückten zu retten. Nur dem Geschichtsschreiber wohnt die Gabe bei, im Vergangenen den Funken der Hoffnung anzufachen, der davon durchdrungen ist. Auch die Toten werden vor dem Feind, wenn er siegt, nicht sicher sein. Und dieser Feind hat zu siegen nicht aufgehört. Auch die Toten werden vor dem Feind, wenn er siegt, nicht sicher sein. Und dieser Feind hat zu siegen nicht aufgehört. Ustedes no representan a las mujeres que nosotros conocemos. Und das heißt Abschied vom grünen Narrenschiff, Grenzen schließen, Sozialmigration verhindern, Ausreisepflichtige und Straftäter ja natürlich endlich abschieben. We are going to take back our country. È una calunnia nei confronti degli uomini e delle donne delle forze dell'ordine che stanno facendo sacrifici enormi. È una calunnia nei confronti del nostro intero sistema. O volete dire che ci sono uomini delle nostre forze dell'ordine che non salverebbero bambini perché gli dà questa indicazione il governo? Que des problèmes sécuritaires et des menaces d'embrasement. Nous sommes entrés sous la présidence d'Emmanuel Macron dans des logiques de pénurie, de restrictions. De rationnement, de rupture énergétique, en bref, de tiers-mondisation accélérée. Iniciar una reconquista en esta tierra que cambie el futuro de toda España. He's a criminal and a liar, so he's also to foreign countries and many other people. We take a look at what's going on. Und dieser Feind hat zu siegen nicht aufgehört. Sie hörten Walter Benjamin, Erfahrung in finsteren Zeiten, Hörszene. Text und Regie Claudia Kollers. Technik und Ton Detlef Jesgards. Es sprachen Zitate von Walter Benjamin, Carsten Ahrenholz. Zitate von Ernst Bloch, Gershom Scholem und Theodor W. Adorno, Arnim Schulz. Zitate von Hannah Arendt, Adrienne Monnier und Asia Latsis, Claudia Kollas. Chronist, Detlef Jeskarts. Kommentare, Claudia Kollas und René Faupel. Kapitelansagen, Ventura López. Sie hörten Fragmente aus Kompositionen von Stahlwerk 9, Ovidi Monlior, Michael Gregor Scholl, Arthur Honegger, Stefan Wolpe, Johann Christoph Bach, Kurt Weil. Eine Produktion von Niemandsland Radio Art, Barcelona 2024. Dass es so weitergeht, ist die Katastrophe. Ich liebe den Sommer. Sommer, verano, estío, summer, Sommer. Ist still. Niemandsland. Radio Sommer in Niemandsland. Seitdem der Mensch denkt.

pero al mismo tiempo, y de nuevo resulta difícil encontrar la palabra adecuada, tenía algo de animal que acumula alimento en los carrillos. La motivación del anticuario y del coleccionista, que desempeña un papel tan importante en su pensamiento, también había dejado su impronta en la fisonomía. Pero lo esencial al tratarlo no era eso, sino que con él no había nada parecido a la franqueza o a la calidez humana en el sentido habitual de estos términos. Adrien Monet discrepa. Voilà. Walter Benjamin era judío y alemán. Poseía las características de ambos sin que ninguna de las dos destacara más que la otra. Era judío por su rostro inteligente, que irradiaba la astucia de los sabios, aunque también cierta timidez, extrañamente mezclada con cordialidad. Un rostro a la defensiva, extremadamente protegido. Solía llevarse la carnosa mano a la frente como para formar una pantalla. Los ojos se escondían tras las gafas, pero todavía más tras los párpados, que solo desvelaban con precaución su aguda mirada. La boca le desaparecía casi por completo tras un bigote denso y caído. Pero lo que de ella se alcanzaba a ver llamaba mucho la atención. Tenía los labios carnosos de un sensual epicureo. Gershom Scholem, Felix Nögerath, Florenz Christian Rang, Gershom Scholem, Franz Hessel, Felix Nögerath, Ernst Bloch, Florenz Christian, Bertolt Brecht, Franz Hessel, Ernst Schön, Ernst Bloch, Wilhelm Speyer, Georg Lukács, Siegfried Krakauer, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Werner Kraft, Theodor Adorno, Summer Morgenstern, Hannah Arendt, Giselle Freund, Germaine Krull, Gretel Kaplus, Max Horkheimer, Wilhelm Speyer, Ernst Bloch, Florenz Christian Rang, Franz Hessel. Ni Scholem ni Adorno vieron con buenos ojos la amistad que Benjamin había entablado con el dramaturgo comunista Bertolt Brecht. En una carta de junio de 1934, ya exiliado en París, Benjamin se justifica ante Gretel Kaplus, su confidente más íntima y futura esposa de Adorno, con la diplomacia que le caracterizaba. Liebe Gretel, de hecho, en la economía de mi existencia desempeñan un papel unas pocas y contadas relaciones que me permiten sostener el polo diametralmente opuesto al de mi ser original. Estas relaciones siempre han provocado la protesta, más o menos vehemente, de mis más allegados. Así, mi relación actual con Brecht también causó, de una forma infinitamente menos contenida, la protesta de Gerhard Scholem. En tales casos, no puedo hacer gran cosa más que rogar a mis amigos que confíen en que estos vínculos, cuyo peligro es evidente, acabarán por manifestarse fructíferos. Precisamente a ti no te resultará nada incierto que tanto mi vida como mi pensamiento se muevan entre posiciones extremas. Wenn es die Zukunft in Rechnung gelegt wird, bin ich nicht so richtig, ich selbst es nicht weiß mehr. Es cierto, hasta el pensamiento de Walter Benjamin se movía entre posiciones extremas. No vaciló en trasladar la percepción alegórica barroca al mundo moderno de las mercancías y se empeñó en conciliar el mesianismo de la cábala con el materialismo histórico marxista. Thank you. la imagen alegórica de la historia. En 1917, Benjamin se casó con Dora Sophie Kellner, divorciada de Max Pollack. Su hijo Stefan nació en 1918, cuando vivían en Suiza. En aquella época, Benjamin intentó perfilarse como académico. En 1920 publicó su tesis doctoral El concepto de crítica de arte en el romanticismo alemán. Mientras tanto, Dora sostenía a la familia con sus trabajos periodísticos y sus traducciones. El matrimonio se divorció en 1930, pero Dora siempre prestó apoyo a Walter. Cuando se exilió con Stefan en Londres, intentó, en vano, convencer a Walter que los acompañara. Benjamin nunca llegó a establecerse. Su rechazo a la vida sedentaria se manifestó ya en los años 20. Era incluso más fuerte que su intención de convertirse en profesor universitario. 1924, Capri. 1925, Andalucía e Italia. Riga. 1926, París, Moscú. 1932, Ibiza. Vuelta vía Ibiza. Sin embargo, en 1925 presenta su estudio sobre el origen del drama barroco alemán para ingresar en el cuerpo docente de la Universidad de Frankfurt. Una tesis tan poco convencional que el jurado la rechazó. ¡Falta de claridad conceptual! En cambio, este ensayo, que a primera vista parece ser un tratado muy especializado y académico, sienta las bases para el novedoso concepto de historia de Walter Benjamin. Será el fundamento de sus polifacéticos estudios culturales. Lejos de perderse en los pormenores filológicos de un género literario del siglo XVII, rescata el sentido crítico de la representación alegórica. Eso permite, por ejemplo, defender la dramaturgia fragmentada del teatro expresionista emergente a principios del siglo XX, reconociendo en ella un procedimiento adecuado a los tiempos convulsos que corrían. Tal vez sin saberlo, ya había encontrado el tema que a partir de entonces iría abordando en todos sus ensayos y que se perfilará en el proyecto de los pasajes: el concepto y la imagen de la historia. En Sevilla descubrió las alegorías de la muerte de Juan de Valdés, entre otras el cuadro Vanitas in ictu oculi, del 1672, en un abrir y cerrar de ojos. La vida se convierte en despojos. Entusiasmado, se lo comunicó a su amigo Scholem. En Sevilla me topé con un pintor barroco muy potente. No habría pasado desapercibido por Baudelaire de haberlo conocido a la hora de dedicarle Les Fleurs du Mal. La historia vista como catástrofe devastadora. El tiempo iguala todo en la muerte. Y la alegoría barroca de la muerte representa la caducidad de los valores terrenales. La alegoría representa el rostro moribundo de la historia. Charles Baudelaire ocupa un papel central en el proyecto de los pasajes. Benjamin le consideraba un poeta en la era del auge del capitalismo, que en pleno siglo XIX se da cuenta de la vanidad del progreso. La mirada melancólica de Baudelaire es capaz de destruir la bella apariencia del mundo mercantil al que representa en forma de alegorías. El flaneur, la prostituta o el trapero son figuras alegóricas de este universo desilusionado retratado en Les Fleurs du Mal. Arrancar los objetos de sus relaciones habituales es un procedimiento altamente característico en Baudelaire. Tiene que ver con la destrucción de las relaciones orgánicas que caracteriza la técnica alegórica. La alegoría de Baudelaire lleva la huella de la violenta actividad que fue precisa para derribar la armónica fachada del mundo que le rodeaba. Hay una conexión entre la alegoría barroca y el mundo de las mercancías que permite su comparación. Los objetos, en tanto que mercancía, también se devalúan porque su valor de uso se somete al valor mercantil, que se mide en una cantidad de dinero. Es decir, todo se mide con el mismo valor de cambio que abstrae de las calidades concretas de las cosas. De modo que las mercancías se relacionan tan arbitrariamente como los elementos de los emblemas barrocos. La devaluación del universo mediante la alegoría es superada por la devaluación real de las cosas mismas en cuanto a mercancías. Debido a esta analogía, Benjamin leía los fenómenos de la sociedad parisina del siglo XIX como alegorías de deseos y posibilidades borrados por la historia. La arquitectura espectacular de mármol, hierro y cristal, los amplios bulevares de Haussmann, los dioramas y, ante todo, el esplendor de los pasajes con sus elegantes tiendas y vitrinas iluminadas por las farolas de gas, todos esos fenómenos resultaron ser fantasmagorías de una época en plena euforia por el progreso industrial. Eran fantasmagorías de una época que tenía a su disposición recursos y tecnologías capaces de crear una sociedad del bienestar para todos, de no haber sido explotados por la clase dominante para multiplicar sus beneficios. Vanas promesas. Muchos de los pasajes habían desaparecido o se habían deteriorado cuando Benjamin se convirtió en flâneur de París, llenando sus cuadernos con apuntes sobre el mundo imaginario de una época caducada. De nuevo, el tiempo histórico revelaba su rostro moribundo. El proyecto de los pasajes pretendía rescatar el futuro perdido que aquella época había soñado, recordar un potencial desaprovechado por una sociedad que no supo corresponder a las novedosas posibilidades tecnológicas. Las imágenes alegóricas de las ruinas del progreso no solamente revelan la vana esencia de esa sociedad, sino también su anhelo utópico. La producción técnica, al principio, aún se encontraba sumida en el sueño, porque también la técnica, y no solo la arquitectura, es en ciertos estadios testimonio de un auténtico sueño colectivo. En varias ocasiones, Benjamin cita al socialista utópico Fourier como representante de los visionarios del siglo XIX, que proponen una recepción de la técnica opuesta a la explotación de la naturaleza y de las personas. En ese sentido, los pasajes de París, según Fourier, ofrecían todas las posibilidades de un falansterio, un modelo de vivir, producir y consumir en comunidad y abundancia. Con sus vías de comunicación protegidas de las intemperies, los pasajes le parecían aptos para instalar una gran comunidad de viviendas. Denkbild, la imagen pensada. Las primeras imágenes alegóricas de fenómenos urbanos aparecen en el libro Einbahnstraße, calle de un solo sentido, una colección de textos breves que inaugura un nuevo estilo filosófico. El libro se publica en 1928, casi simultáneamente con el ensayo sobre el drama barroco alemán. Benjamin lo dedicó a Asia Latsis, la mujer que más le atraía en aquel momento, una comunista lituana, actriz y directora de teatro a la que había conocido en Capri en 1924. Pese a que intentos posteriores de reunirse con Asia Latsis en Riga y Moscú resultaron frustrantes, Benjamin le agradece el hecho de haberle abierto un nuevo camino. Es el camino que le lleva a su novedosa construcción materialista de la historia, o sea, el voluminoso conjunto de ensayos y fragmentos que configuran el proyecto de los pasajes. Gasolinera. Para hombres. Terreno de construcción. Panorama gasolinera. Imperial. Cuidado con los peldaños. Peluquería para señoras quisquillosas. Alemanes. Beber cerveza alemana. Primeros auxilios. Beber cerveza alemana. Artículos de fantasía. Restaurante automático. Augias. Cerrado por obras. Si parla italiano. Cerrado por obras. Bajo el título de Einbahnstraße se reúnen observaciones variopintas en forma de emblemas urbanos. Los títulos imitan las palabras llamativas de anuncios y carteles de publicidad y pretenden atraer la atención. Así reinterpretan la función de la inscriptio del emblema barroco. Gracias al diseñador Sasha Stone, la primera edición transmitió también gráficamente el sentido metafórico. Unas líneas verticales en el lado interior de las páginas marcan las calles a lo largo de las cuales los textos son dispuestos como objetos en escaparates. Es un libro de pasajes en miniatura. Una fusión vanguardista de diseño gráfico e idea, de imagen y pensamiento. Un libro de emblemas, alegorías del siglo XX. Para su prosa breve, Benjamin recupera el antiguo nombre alemán del emblema y crea el género del Denkbild, llamando así sus textos que entrelazan imagen y concepto. Uno de ellos es el retrato de la ciudad de San Gimignano, que nos brinda una descripción plástica de la producción de un Denkbild hecho de palabras. Qué difícil puede resultar el intento de encontrar palabras para las cosas que uno tiene ante sus ojos. Ahora bien, cuando finalmente llegan, golpean contra la realidad con pequeños martillos hasta que consiguen plasmar su imagen como un relieve en una placa de cobre. Exilio. En 1933, Walter Benjamin abandona Alemania para siempre. La situación en Berlín es asfixiante. La chusma nazi invade las calles. Benjamin no se atreve a salir de su casa. Hitler gobierna como Reichskanzler. El 27 de febrero se incendia el Reichstag. El incidente sirve a los nazis como pretexto para perseguir a los comunistas y otros opositores del régimen. Algunos amigos de Benjamin son arrestados, otros abandonan el país. La República de Weimar ha llegado a su fin. Ante el terror y la falta de posibilidades de publicación, el 17 de marzo, Benjamin toma el tren a París, dejando atrás su biblioteca y sus manuscritos. Se aloja en Ibiza temporalmente, sin encontrar el sosiego de su primera estancia. Abandona la isla a finales de septiembre. Enfermo de malaria, llega a París. No tiene dónde publicar. Su pobreza es extrema. Tiene que pedir ayuda a amigas, amigos e instituciones. Cuando Bertolt Brecht se traslada a Dinamarca, Benjamin pasa largos periodos en su casa en Skofsborstrand, Svendborg. El 4 de julio de 1934 se dirige desde allí al Comité Danés para Refugiados. Muy señor mío, en marzo de 1933 tuve que abandonar Alemania siendo ciudadano alemán y contando 41 años. Como investigador independiente y escritor, la revolución política no solo me privó súbitamente de la base de mi existencia, sino que, además, pese a que soy disidente y no pertenezco a ningún partido político, me condujo a una situación de inseguridad con respecto a mi libertad personal. Ese mismo mes, mi hermano fue víctima de malos tratos y hasta Navidades se le retuvo en un campo de concentración. Me he permitido presentar a su comité de ayuda estos hechos con la esperanza de que les sea a ustedes posible aliviar en algo mi actual situación. El hermano Georg Benjamin, médico comunista, fue arrestado repetidas veces. En 1942 murió en el campo de Mauthausen. La hermana Dora, economista y psicóloga, luchando contra la miseria de mujeres y niños de la clase obrera, también se había refugiado en París. Ya enferma, en 1940, fue internada en el campo de Gurs. Huyó a Lourdes igual que Walter, pero no tenía fuerzas para intentar llegar a los Estados Unidos. En 1942 cruzó la frontera suiza sin visado. Solo su enfermedad la salvó de la expulsión. Murió de cáncer en Zúrich en 1946. Walter, no entiendo por qué no se oye nada de ti. Incluso ese Bloch ha escrito un libro contra el fascismo, aunque mal según dicen. Tampoco en el Congreso Internacional de los Escritores en París no oímos nada de ti. De modo que te has aislado como siempre. Ni siquiera el fascismo sería capaz de reanimarte. Y este devolvió el oído a unos cuantos sordos contra lo místico. Asia Lassis, la activista. Sin embargo, sus reproches carecían de fundamento. Benjamin no habló en el famoso Congreso de 1935 porque rechazaba el concepto de lucha cultural que defendió la mayoría de los escritores. Opinaba que el fascismo no se combatía salvando la tradición cultural burguesa. Tampoco bastaba con emplear nuevas formas estéticas. También hacía falta crear nuevas formas de producción y recepción, apropiándose de los medios de producción. Por eso defendía el programa del teatro épico de Bertolt Brecht como modelo de las artes comprometidas en la lucha de clase. Al final del ensayo La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, Benjamin articula una crítica contundente al fascismo, fijándose en su aparato propagandístico y en cómo los regímenes fascistas instrumentalizaron la radio y el cine, privando los nuevos medios de su potencial crítico. La humanidad, que fue una vez en Homero objeto de contemplación para los dioses olímpicos, se ha vuelto ahora objeto de contemplación para ella misma. Su alienación ha alcanzado un grado tal que le permite vivir su propia aniquilación como un espectáculo estético de primer orden. Esta es la estetización de la política que el fascismo propugna. El comunismo le contesta con la politización del arte. Con la clara intención de enfrentarse a la amenaza fascista, ese ensayo pretende sentar las bases de un nuevo materialismo histórico aplicado a las artes, con consecuencias para todo el proyecto de los pasajes. Así lo anuncia Benjamin en una carta a Werner Kraft del 28 de octubre de 1935. En cuanto a mí, me esfuerzo en dirigir mi telescopio a través de una nebulosa de sangre hacia un espejismo del siglo XIX e intento retratarlo con el rostro que mostraría en un mundo futuro liberado de mistificación. Por supuesto, yo mismo me tengo que construir este telescopio y trabajando en ello, me congratulo por ser el primero en encontrar unas frases fundamentales de una teoría materialista del arte. Ahora mismo la estoy explicando en un breve texto programático. El telescopio mencionado en la carta representa un método de construcción de la historia que abandona la narración épica e invierte la relación entre pasado y presente. El giro copernicano en la percepción histórica es el siguiente. Antes, el pasado era considerado un punto fijo y al presente le correspondía el esfuerzo de acercar el conocimiento tentativamente hasta ese punto. Ahora, la relación debe invertirse. El pasado tiene que dar un vuelco dialéctico y convertirse en idea de la conciencia despierta. De hecho, el despertar es el caso ejemplar del recordar. Existe un saber aún no consciente del pasado, y sacarlo a la luz tiene la estructura del despertar. El recordar y el despertar están íntimamente emparentados. El despertar es el giro copernicano dialéctico de la reminiscencia, telescopage del pasado a través del presente. El despertar del pasado, la imagen dialéctica. Una dificultad para comprender el pensamiento de Benjamin radica en su carácter experimental. Al no disponer de conceptos tradicionales para definir su novedosa teoría, Benjamin aborda su idea mediante diferentes términos y metáforas. A lo largo de su exploración de un nuevo concepto de experiencia, Benjamin bebe de muchas fuentes. El concepto del potencial utópico en el pasado de Bloch. El instante de la memoria involuntaria de Proust. La técnica de disrupción y montaje del surrealismo. El análisis del subconsciente por Freud. El materialismo histórico de Marx. La dramaturgia política de Brecht. La estética instantánea de la fotografía. Y el mesianismo de la Cábala. La idea de despertar el pasado en el presente reúne casi todas estas influencias. Benjamin contrapone el concepto del recuerdo como experiencia viva, Erinnerung, a la memoria definida como archivo, Gedächtnis. El efecto del vuelco dialéctico es que el presente entra en una constelación con el pasado. Así se rompe la cronología lineal. Presenciando el pasado, el recuerdo interrumpe la continuidad temporal. Es una manera de citar un fragmento de la historia igual que se cita un fragmento de un texto. Por lo tanto, el montaje de citas es el método empleado en todo el proyecto de los pasajes. La forma fragmentaria le es inherente. Escribir historia significa citar historia. Y el concepto de citar implica que el objeto histórico ha de ser arrancado de su contexto. La dialéctica de Hegel, adoptada por Marx, nos presentó la historia como un progresar continuo de un estado viejo a uno nuevo. Benjamin antepone la dialéctica en suspenso, Dialektik im Stillstand, que se produce en un instante del conocimiento. La conciencia alerta es capaz de despertar el futuro soñado no realizado en épocas anteriores. Esta dialéctica histórica no se produce en un proceso lineal, sino como constelación simultánea de presente, pasado y futuro. La constelación se evoca en forma de una imagen. Benjamin la llama imagen dialéctica, dialektisches Bild. Está saturada de capas de la historia, pero las fija como una fotografía instantánea. La inaudita teoría de la percepción histórica de Benjamin sugiere una iluminación profana, porque el momento del recordar o del reconocer se produce con la velocidad de un relámpago. La imagen dialéctica representa el momento cuando la conciencia reconoce una potencialidad en el pasado, la atrapa y la llena de presente. Es el ahora inyectado en el pasado, Jetztzeit. Obviamente, Benjamin no habla de una representación de la historia neutral, sino revolucionaria. El materialismo histórico tiene que deshacerse del elemento épico de la historia. Aquel hace saltar la época de la continuidad de la historia vista como objeto. Además, dinamita la homogeneidad de la época. Mezcla todo con un ácido explosivo, es decir, presente. Hay un peligro inherente en este concepto de conciencia histórica que pretende adueñarse de un recuerdo que centellea en un instante fugaz. Si el pasado no es un punto fijo, siempre al alcance del historiador, como solemos pensar, todo dependerá de encontrar el momento oportuno para captarlo, leerlo, despertarlo, y corremos el riesgo de perderlo. Si no nos sentimos aludidos, esta imagen del pasado, destinada a ser recuperada por nosotros, cae en la noche del olvido. La verdadera imagen del pasado se desliza veloz. Es irrecuperable aquella imagen del pasado que corre el riesgo de desaparecer con cada presente que no se reconozca aludido por ella. Aquella imagen del pasado que corre el riesgo de desaparecer con cada presente que no se reconozca aludido por ella. La historia como catástrofe. En 1938, Walter Benjamin alude en sus cartas a acontecimientos apremiantes. Se refiere a los pogromos de noviembre en Alemania, la anexión de Austria al Reich y la ocupación de Bohemia por los nazis. Fascismo en Italia, nacionalsocialismo en Alemania, victoria de las tropas de Franco y sus aliados alemanes en España. El pacto de no agresión de 1939 entre Hitler y Stalin deja a la izquierda europea perpleja y favorece la invasión alemana en Polonia, que desencadena la Segunda Guerra Mundial. Benjamin iza como última señal de un náufrago las tesis sobre el concepto de la historia, que serán su testamento filosófico-político. La guerra y la constelación que la rodea me han llevado a poner por escrito algunos pensamientos que había preservado en mi interior durante los últimos 20 años, guardándolos incluso de mí mismo. Impregnadas de escepticismo, las tesis se desvinculan expresamente de la confianza en el progreso histórico defendido por los partidos socialdemócratas. En cambio, reivindican el compromiso con el legado utópico de los antepasados vencidos. Ante la urgencia de enfrentarse al peligro inminente de un triunfo del fascismo a nivel europeo, el concepto de historia de Walter Benjamin se va perfilando políticamente, y con razón. De cara a los sucesos, la idea del progreso histórico pierde aún más credibilidad. Fundamentar el concepto de progreso directamente en la idea de catástrofe. El hecho de que todo siga igual es la catástrofe misma. No es lo que vendrá, sino lo que hay. Más allá de ser un concepto intelectual, la necesidad de romper con la continuidad histórica se presenta ahora de una manera muy concreta y apremiante como necesidad de actuar. En el momento de escribir las tesis, la situación política está mostrando todo el potencial de destructividad que el progreso de las fuerzas dominantes es capaz de liberar. Es preciso cortar la mecha encendida antes de que la chispa llegue a la dinamita. En esta situación, la imagen del Angelus Novus, una acuarela de Paul Klee que acompañó a Benjamin en todos aquellos años, adquiere su significado más apocalíptico como imagen alegórica del ángel de la historia. El ángel de la historia tiene el rostro vuelto hacia el pasado, lo que a nosotros se nos presenta como una cadena de acontecimientos, él lo ve como una catástrofe única que acumula sin cesar ruinas sobre ruinas, arrojándolas a sus pies. Bien quisiera él detenerse, despertar a los muertos y recomponer los fragmentos. Pero desde el paraíso sopla un viento huracanado que se arremolina en sus alas, tan fuerte que el ángel no puede plegarlas. El huracán lo empuja irresistiblemente hacia el futuro al que da la espalda, mientras el cúmulo de ruinas crece hasta el cielo. Eso que nosotros llamamos progreso es ese huracán. Las tesis sobre el concepto de historia deberían haber encabezado el libro de los pasajes. Benjamin arriesga su vida para continuar su trabajo hasta el último momento. El 15 de septiembre de 1939 es internado, como todos los alemanes exiliados, en un campo francés. Cuando Adrien Monnier consigue su liberación, en noviembre del mismo año, Benjamin regresa a París. Renueva su carné de lectura de la Bibliothèque Nationale y permanece en la ciudad hasta que ésta es ocupada por las tropas nazi el 14 de junio de 1940. En agosto escribe a Adorno desde Lourdes. No puedo cerrar los ojos ante el peligro de la situación. Me temo que algún día serán pocos los que se habrán podido salvar de todo eso. Walter Benjamin no se contaría entre ellos. Con mayor razón, procuró que no se perdieran sus tesis sobre el concepto de historia. Estas tesis plantean, en una situación de máximo peligro, el problema de cómo salvar las ideas de un mundo mejor que incendiaron las luchas perdidas de generaciones anteriores. Para ello, Benjamin remite explícitamente a los motivos mesiánicos, inherentes a su concepto del materialismo histórico. La tradición judía piensa la llegada del Mesías como irrupción en el tiempo histórico. El concepto de la memoria histórica de Benjamin seculariza esta idea, concibiendo el acto recordatorio que actualiza el pasado como una acción redentora. Su objetivo es salvar la esperanza de los oprimidos. Encender en el pasado la chispa de la esperanza es un don que solo se encuentra en aquel historiador que está compenetrado con lo que sigue. Tampoco los muertos estarán a salvo del enemigo si éste vence. Y este enemigo no ha cesado de vencer. Puedo cerrar los ojos ante el peligro de la situación. A las mujeres. Ustedes no representan a las mujeres que nosotros conocemos. Und das heißt Abschied vom grünen Narrenschiff und dem Weltrettungsgrößenwahn. Stattdessen Energiewende beerdigen, Energieversorgung sichern, Wiedereinstieg in die Kernkraft. Grenzen schließen, Sozialmigration verhindern, Ausreisepflichtige und Straftäter ja natürlich endlich abschieben. We are going to take back our country. È una calunnia nei confronti degli uomini e delle donne delle forze dell'ordine che stanno facendo sacrifici enormi. È una calunnia nei confronti del nostro intero sistema. O volete dire che ci sono uomini delle nostre forze dell'ordine che non salverebbero bambini perché gli dà questa indicazione il governo? È una mancanza di rispetto anche verso di loro. È una mancanza di rispetto anche verso di loro. Que des problèmes sécuritaires et des menaces d'embrasement. Nous sommes entrés sous la présidence d'Emmanuel Macron dans des logiques de pénurie, de restriction, de rationnement, de rupture énergétique, en bref, de tiers-mondisation accélérée. Iniciar una reconquista en esta tierra que cambie el futuro de toda España. Tampoco los muertos estarán a salvo del enemigo si éste vence. Y este enemigo no ha cesado de vencer. Acaban de escuchar Walta Benjamin. Experiencia en tiempos sombríos. Escenas radiofónicas escritas y dirigidas por Claudia Colás. Voces. Textos de Walta Benjamin, Luis López Ulibe. Testimonios de Hannah Arendt, Ernst Bloch, Gershom Scholem y Theodor W. Adorno, Jesús Salas. Voces de Hannah Arendt, Adrien Monnier y Asia Latsis, Claudia Colás. Cronista, Detlef Yesgat. Comentarios, Marisa Ponte y René Faupel. Anuncio de los capítulos, Teresa Budí. Técnica y control de sonido, Detlef Yesgat. Música, se oyen fragmentos de obras y canciones de Stahlwerk 9, Michael Gregor Scholl, Ubidi Mundjo, Arthur Honegger, Stefan Volpe, Johann Christoph Bach, Kurt Weill. Una producción de Niemandsland Radio Art. Barcelona, 2023. brennt, wir steigen aus. Maschine brennt, wir müssen raus. Ich bin doch auch nur Passagier. Sommer, Sommer, Sommer. Ach, ich liebe den Sommer.